Da weckte mich der Engel, der mit mir redete, wieder auf wie jemanden, der aus seinem Schlaf aufgeweckt wird, und fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe da einen Leuchter, ganz von Gold, oben darauf ist ein Ölbehälter, und sieben Lampen sind an ihm, sowie sieben Gießrohre für die Lampen, die sich oben auf ihm befinden. Und neben ihm stehen zwei Ölbäume, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken. Darauf hob ich an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, folgendermaßen, was hat dies zu bedeuten, Herr? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, weißt du wirklich nicht, was dies bedeutet? Ich antwortete, nein, Herr. Da hob er an und sprach zu mir also, das ist das Wort Jahwes an Serubabel, es lautet, nicht durch Macht, noch durch Gewalt, sondern allein durch meinen Geist. Spricht Jahwe der Herrscharen. Wer bist du doch, du großer Berg vor Serubabel? Zur Ebene sollst du werden. Dass er den Stein hoch hinaufführe unter den Jubelrufen, herrlich, herrlich ist er. Sodann erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, die Hände Serubabels haben zu diesem Hause den Grundstein gelegt, seine Hände werden es auch vollenden, damit du erkennest, dass mich Jahwe der Herrscharen zu euch gesandt hat. Denn wer wollte den Tag kleiner Anfänge verachten? Vielmehr sollen sie mit Freuden das Bleilot in der Hand Serubabels sehen. Diese sieben sind die Augen, die die ganze Erde durchschweifen. Da hob ich an und sprach zu ihm, was haben diese beiden Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters zu bedeuten? Und ich hob abermals an und sprach zu ihm, was haben die beiden an den Ölbäumen befindlichen Büschel zu bedeuten, die neben den beiden goldenen Trichtern sind, die das Goldöl von oben herabgleiten lassen? Da antwortete er mir also, weißt du wirklich nicht, was diese bedeuten? Ich erwiderte, nein, Herr. Da sprach er, das sind die beiden Gesalbten, die als Diener vor dem Gebieter der ganzen Erde stehen.